Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Pust, bin der Leiter von Nordstern. Und wir sind gerade am Anfang eigentlich von unserer Reihe, die ihr da auf dem Plakat auch dargestellt seht, über Jesus. Und ich weiß nicht so genau, was für ein Bild du von Jesus hast, ob es ähnlich ist wie dieses Superman-Bild, was in dem Programmheft abgedruckt ist, oder ob es irgendwas anderes ist. Letzte Woche ging es unter dem Motto der versprochene Jesus darum, dass wir gesehen haben, dass es lange bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, Texte gab oder Verheißungen, Versprechungen, dass dieser Jesus eines Tages kommen würde und dass es nicht auf einmal dann irgendwie passiert ist und keiner wusste es vorher, dass Jesus da war, sondern dass es vorher versprochen war. Das war die ganze Sache mit dem Messias. Und die Leute hatten dann in der Zeit, in der Jesus dann tatsächlich geboren wurde, große Erwartungen, dass irgendwann ein Messias, ein Held kommen würde und die Welt retten würde. Und schon damals hatten Leute ganz unterschiedliche Erwartungen, was das bedeuten würde, das aussehen würde. Und genauso, glaube ich, haben heute immer noch ganz alle Leute eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wer dieser Jesus eigentlich ist. Wer das, was für ein Bild man von ihm hat. Also da geht es jetzt nicht nur so darum, wie er ausgesehen hat. So, hat er jetzt einen Bart gehabt oder nicht? Oder war er groß oder klein oder ein bisschen rundlich oder eher schlank oder so? Sondern eher, was war das für eine Persönlichkeit? Ich weiß nicht, wie du das dir vorstellst. Was würdest du erwarten, wenn du ihm begegnen würdest? Wenn man sich das vorstellt, so Zeitreisen gibt es zwar nicht, aber wenn man sich das so vorstellt, man würde dem begegnen. Was für eine Person würde man gegenüberstehen? Und genauso heute geht es um das Thema der ewige Jesus. Und ich versuche von jedem Teil dieser Reihe, die wir machen über Jesus, so einen Punkt herauszugreifen von der Person Jesus. Und heute ist es eben, dass er der ewige Jesus ist. Die Geschichte von Maria ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte. Die habt ihr eben gehört, ist vorgelesen worden. Und die Story geht ja ungefähr so. Maria und Josef, ein junges, verliebtes Paar. Die waren sehr jung, wahrscheinlich noch so in ihren Teenagerjahren. Früher war das noch ein bisschen früher, dass die Leute früher auch heirateten. Also sie waren irgendwo vielleicht so zwischen 15 und 17 Jahre alt. Ne, stelle ich mir so vor, lebten in einem kleinen Kaff namens Bethlehem, irgendwo am Rand von Israel. Nicht besonders bekannt. Wahrscheinlich kamen sie auch noch nicht mal aus irgendeiner bekannten Familie, sondern einfach ganz normale Leute. Wahrscheinlich die Eltern lebten irgendwo von der Landwirtschaft und ja, die beiden haben sich irgendwie kennengelernt und lieben gelernt und mochten sich und haben sich gegenseitig versprochen, dass sie auch heiraten wollen. Damals in ihrer Kultur und vor allen Dingen auch in ihrer Religion war das ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit Intimität und mit so Eheleben erst wartet, bis man dann wirklich verheiratet ist. Das war damals ein hoher Wert. Und das wird ja hier auch beschrieben in diesem Text, dass Maria und Josef also verlobt waren und dann geschah das, dass diese Maria schwanger wurde. Also irgendwie hat sie gemerkt, da wird so der Bauch ein bisschen dicker und irgendwie gibt es da so ein paar Anzeichen. Ultraschall gab es ja damals noch nicht, das heißt, trotzdem konnte man das ja schon irgendwie merken. Und naja, dann war sie schwanger, aber es gab gar keinen Grund dafür. Das wusste sie. Also da war gar nichts passiert zwischen den beiden. So steht es zumindest da. Und Josef, über den ja dieser Text eigentlich geht, Könnt ihr euch vorstellen, wie der so darauf reagiert hat? Der wusste ja nichts davon, was der eigentliche Grund gewesen war. Bis dann eines Tages tatsächlich dieser Engel zu ihm kam und ihm verraten hat, was eigentlich die Sache ist und dass er der eine Mann auf diesem Planeten ist, der eine Frau zur Frau hat, die zwar schwanger ist, aber vorher nie mit ihm zusammen gewesen war oder keinen Sex mit ihm gehabt hatte. Das gab es vorher nie, das wird es auch wahrscheinlich nie wieder geben, aber er hatte das. Und das ist ein entscheidender Punkt hier im christlichen Glauben. Und der entscheidende kleine Punkt in diesem Text, es steht in Vers 23, wenn wir uns die Frage stellen, wer war eigentlich dieser Jesus, der damals dann geboren wurde. Da steht nämlich, dass der Engel diesem Josef aus der Weihnachtsgeschichte dann gesagt hat, du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Und dieser Name Immanuel ist eine Beschreibung eigentlich, wenn wir uns die Frage stellen, wer war Jesus eigentlich, ist er eine Beschreibung von dem, wer Jesus war. Immanuel heißt nämlich übersetzt, steht ja auch da, ist ein hebräisches Wort, da heißt Gott mit uns. Und ich möchte heute 3 Punkte machen, ganz simpel. Erster Punkt Gott, zweiter Punkt mit, dritter Punkt uns. Gott mit uns, also erstens Gott. In Vers 20 steht, dass dieses Kind, wie ich eben schon beschrieben habe, nicht durch eine natürliche Zeugung entstanden ist, sondern vom Heiligen Geist. Also er war kein normaler Mensch. Wer schon mal das Glaubensbekenntnis, das christliche Glaubensbekenntnis, was alle Christen ja miteinander vereint und was in allen Kirchen ganz oft sonntags irgendwie gesagt und Leute lernen das, durchgeguckt hat, da steht ja auch drin, wir glauben an Jesus Christus und so weiter und so weiter, geboren von der Jungfrau Maria. Also das ist ein Teil des christlichen Glaubens, dass wir glauben, dass in Jesus Christus nicht einfach nur ein Mensch geboren ist, der dann ganz viele besondere Dinge gemacht hat und der irgendwie auch ein bisschen göttlich war oder so, der ein bisschen übernatürlich war, manche übernatürliche Sachen gemacht hat, übernatürliches Wissen hat oder so, sondern wir glauben, dass dieser Mensch eigentlich Gott war, dass da Gott auf diese Welt gekommen ist. In Lukas 1, das ist der parallele Bericht, wo beschrieben wird, wie Maria auch eine ganz ähnliche Situation hatte, wo nämlich ein Engel zu ihr gekommen ist, da steht dann, er wird groß sein und Sohn des höchsten Gottes genannt werden. Also dieser Jesus scheint nicht einfach nur ein weiterer Mensch auf diesem Planeten gewesen zu sein, sondern er scheint Gott gewesen zu sein. Gott kommt in diese Welt und in die Geschichte hinein und er ist nicht dort oben geblieben oder wo auch immer er ist, sondern er ist gekommen. Und das bedeutet, dass er der ewige Jesus ist. Das heißt, es gab ihn schon irgendwie vorher. Die Idee mit Weihnachten ist, dass nicht einfach ein weiterer Mensch in einer Krippe eben geboren wurde, sondern dass da jemand gekommen ist in Menschengestalt hinein, den es vorher längst gab, nämlich der Schöpfer der ganzen Welt. Gott selbst. Und das ist etwas ganz Einzigartiges im christlichen Glauben. Das gibt es eigentlich sonst nirgendwo, diese Idee, dass Gott auf diese Welt kommt. Es gibt Weltanschauungen, Religionen, wo ein Gott ist, der von oben manche Dinge sagt und Dinge tut. Oder es gibt Weltanschauungen, Religionen, wo besondere Menschen, Propheten oder so, etwas sagen. Aber diese Idee, dass Gott tatsächlich Mensch, dass auf diese Welt kommt, sichtbar, anfassbar, die ist einzigartig. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Erstens bedeutet das, dass Gott ein Interesse hat an uns. Wir sind ihm nicht egal. Ich begegne oft Menschen, die vielleicht sagen würden, ja, dass es sowas wie Gott gibt, ja, aber sie haben nicht die Idee, dass dieser Gott tatsächlich ein persönliches Interesse an ihnen hat. Aber wenn es wirklich so ist, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, dann heißt es doch, dass dieser Gott damit sagen wollte, ihr Menschen, ne, ich will zu euch, bei euch sein, ich möchte auf eure Ebene kommen, ihr seid mir nicht egal, ich will nicht einfach irgendwo fern von euch sein, sondern ich möchte mit euch gegenüber sein. Und er hat Interesse an uns. Und zweitens bedeutet es aber auch eine Herausforderung. Es ist schon ziemlich abgefahren, wenn man sich diese Szene vorstellt, was mit Josef und Maria damals passiert ist. Sie hatten wahrscheinlich ein relativ nettes Leben bis dahin. Und auf einmal kommt Gott in ihr Leben und macht da sowas. Und ich stelle mir vor, dass Josef im ersten Moment nicht gedacht hat, wow, cool, ne? Gott kommt in mein Leben, es passieren ganz viele tolle Dinge, die ich auch alle verstehe und die mir auch total helfen und die schön sind. Nein, das war erstmal schwierig für ihn. Also, ne, das steht ja hier im Text, dass er in den ersten Versen, dass er auch damit gerungen hat, was soll er jetzt überhaupt machen, das war voll die Herausforderung für ihn. Also ich meine, stell dich vor, er geht zu seinen Freunden damals und sagt, hey Leute, ne, also ihr wisst ja, die Maria und ich, wir sind so, ja, das haben wir schon alle mitgekriegt, wir sind auch verlobt und so, ja, ihr weil. Und ja, die ist jetzt auch schwanger. Ah, ja, verstehen wir, ja. Konntet euch nicht so ganz zurückhalten. Nein, das ist nicht so. Ne, das ist vom Heiligen Geist, von Gott. Ja. Also, das war eine Situation, die für Maria und Josef echt auch herausfordernd war. Gott kommt in dein Leben und das wird eine Herausforderung. Und ich glaube, dass die Behauptung, also, dass Gott in unser Leben kommt, sieht jetzt wahrscheinlich bei den wenigsten von uns genauso aus wie Maria oder bei Josef. Wahrscheinlich bei niemandem. Aber die Behauptung, dass Jesus Christus, allein die Behauptung, dass Jesus Christus Gott ist, ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und Herausforderungen sind diese Momente im Leben, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, hier können wir nicht einfach gleichgültig vorbeigehen, sondern wir müssen uns entscheiden. Josef musste sich entscheiden. Was mache ich jetzt damit? Er konnte nicht einfach weitermachen wie vorher. Gott hatte seine Pläne ziemlich durchkreuzt. Und das ist genau diese Behauptung, dass Jesus Christus Gott ist, ist die Herausforderung, wo man nicht einfach sagen kann, hey, yo, okay, Jesus ist Gott, ist ja eine interessante Idee, ist auch in Ordnung, aber weiter im Text. Weiter in meinem Leben, sondern es ist der Moment, wo wir merken, das ist etwas, wo ich entweder sagen muss, das finde ich total ein Quatsch, dass das so ist, und dann kann ich es irgendwie ignorieren, oder ich kann sagen, jo, stimmt, dass Jesus wirklich Gott war, aber dann hat das was mit der Geschichte zu tun und auch mit meinem Leben. Wenn Jesus Christus wirklich Gott war, dann kann ich nicht einfach vorübergehen und gleichgültig sagen, jo, ist mir egal. Bono von U2 ist mal von einem Journalisten gefragt worden. Ich lese mal vor. Also der Journalist hat ihn gefragt, Christus hat seinen Platz unter den großen Denkern dieser Welt. Aber menschgewordener Sohn Gottes, also auf die Welt gekommener Gott, so wie wir gerade darüber geredet haben, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Bono von U2 hat geantwortet, nein, für mich ist das nicht weit hergeholt. Die normale Antwort auf diese ganze Christusgeschichte klingt meistens so. Ja, er war ein großer Prophet, mit Sicherheit auch ein interessanter, faszinierender Kerl. Und er hat vieles Wichtiges zu sagen gehabt. Genauso wie andere große Propheten, wie Elia oder Mohammed oder Buddha oder Konfuzius. Aber, so sagt Bono, genau diese Antwort lässt Christus nicht zu. Er lässt uns nicht einfach so aus der Sache raus. Christus sagt, nein, ich sage nicht, dass ich ein guter Lehrer oder Prophet bin. Ich bin der Messias. Ich bin Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und die Leute antworten dann, nein, bitte nicht einfach das, einfach nur ein Prophet, das wäre okay. Mit einem Propheten können wir umgehen. Du bist einfach ein bisschen zu exzentrisch, Jesus. Wir haben also eigentlich nur die Wahl. Entweder Christus war derjenige, der er sagte, dass er war, nämlich der menschgewordene Sohn Gottes, oder er war ein totaler Spinner. Und ich meine wirklich Spinner. Die Vorstellung, dass das Schicksal und der Verlauf der Geschichte von mehr als der Hälfte der Menschheit durch einen totalen Spinner radikal verändert und auf den Kopf gestellt wurde, ist für mich weit hergeholt. Also Bono sagt, wenn wir Jesus begegnen und der Aussage, dass er Gott ist, dann wird es schwierig, einfach zu sagen, jo, er ist irgendwie so ein Prophet. Entweder er war es oder er war ein totaler Spinner. Ich möchte uns herausfordern. Wenn dieser Jesus das wirklich war, dann ist das wichtig, dann ist es entscheidend für die Geschichte dieser Welt und für mich selbst, für meine Geschichte, dass ich weiß, was das bedeutet und dass ich irgendwie merke, was das für Auswirkungen auf mein Leben hat. Und wir wollen als Nordstern eine Kirche sein, in der es immer und wieder überall um Jesus geht und wo wir herausfinden, wer er war und fasziniert und begeistert werden von dem, was er getan hat. Denn wir glauben, dass er der Sohn Gottes war. Also erstens, kann ich mich erinnern, Immanuel, Gott, zweitens mit. Erstens, zweitens mit. In Vers 23 hier, wenn ihr in den Text reingucken wollt, da steht dann dieser Satz, dass Gott mit uns einer von uns ist. Nämlich, dass er ein Gott war, der Mensch wurde. Die ganze Idee, dass Gott nicht einfach, hätte er auch machen können, ne, so im Himmel erscheint, so in der Gestalt eines Menschen und dann hier so einige Jahre mit uns war, sondern die Art und Weise, wie er das gemacht hat, dass er sich hat als ein kleines Baby, wie sagt man das passiv, geboren lassen, weiß ich gar nicht, dass er als ein Baby zur Welt gekommen ist durch eine Frau, zeigt sehr intensiv, was sein Konzept war, nämlich, dass er Mensch wurde. Er war nicht nur Gott, der auf diese Welt kam, sondern er wurde Mensch. In Philipper 2, einem Brief von Paulus in der Bibel, sagt er, der Gott allein, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit Gott selbst stand, nutzte seine Macht nicht, um zu zeigen, um seinen eigenen Vorteil, zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Er wurde ein Mensch, wie wir anderen Menschen. Mit anderen Worten, Maria hat nicht einen Geist zur Welt gebracht oder ein Gespenst geboren, sondern einen Menschen. Ein Mensch wie wir. War das, was dann nach 9 Monaten das Ergebnis war, nachdem das alles passiert war, wovon wir hier lesen. Und das ist dann die Weihnachtsgeschichte. Er war ganz Mensch. So richtig mit allem, was dazugehört. So richtig mit Popel in der Nase und Haaren und Fußnägeln und allem so ganz richtig Mensch. Mit dem, was wir auch alle Mensch sind. Es gibt ein Wort, was dafür benutzt wird normalerweise. Das nennt sich Inkarnation. Manche von uns waren gestern auf einer Party und da gab es Chili con Carne. Ja, das ist das gleiche Wort, was damit gemeint ist. Carne. Carne ist nämlich das Fleisch. Und Inkarnation heißt, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, also in die menschliche Natur hinein. Also wenn ich das nächste Mal Chili con Carne esse, könnt ihr euch an Jesus erinnern, dass er Mensch geworden ist für uns. Jesus ist Mensch geworden, er ist inkarniert, so nennt man das. Und das heißt, dass er so ein Mensch wurde, so wie du und ich. Es gab verschiedene Bekenntnisse auch der Christen, die das immer wieder zum Ausdruck haben. Und das ist auch einer der Punkte, wo sich alle Christen auf der Welt drin einig sind. Egal zu welcher Konfession, katholisch, evangelisch, orthodox, wie auch immer. Dieser Punkt, dass Jesus Christus tatsächlich Mensch war und Gott gleichzeitig, da sind sich alle einig. Er war gleichzeitig 100% Mensch und 100% Gott. Und es gab in der Geschichte immer wieder so Tendenzen, dass man entweder gesagt hat, na, er war vielleicht Mensch, und man hat das Göttliche so ein bisschen weniger betont und hat gesagt, er war vielleicht so ganz Mensch und hat so ein bisschen göttlich sich verhalten. Und dann hat man immer seine Gottheit verloren und das hat echte Probleme, das haben sich daraus ergeben. Und umgekehrt gab es auch immer die Tendenz zu sagen, ja, er war Gott, aber nicht so richtig Mensch, er hat nur so getan, als wäre er Mensch. Er hat sich so ein bisschen so eine Gestalt gegeben, aber war nicht wirklich Mensch. Nein, es ist beides in 100% in ihm zusammen. Und es ist einer der Kernpunkte des christlichen Glaubens. Der Micha hat vorhin schon über Superhelden-Dasein gesprochen. Ich bin einer, der gerne Comics liest und auch Superhelden-Comics. Und ich gucke auch gerne Filme über Batman, Superman und so weiter. Und normalerweise ist es ja in diesen ganzen Marvel-Geschichten so, dass ein Mensch durch irgendein Erlebnis, weil er, was ich, von einer Spinne gebissen wird oder irgendwie eine bestimmte Technik erfindet oder so, ne, dann besondere Fähigkeiten bekommt. Aber er ist eigentlich ein Mensch. Und dann denkt er sich kann er auf einmal irgendwie Menschen helfen, dadurch, dass er durch die Luft fliegen kann oder irgendwie sowas. Und dann kreiert er sich so ein Alter Ego, also so ein alternatives Ich und zieht dann irgendwie eine Maske über oder so und rettet die Stadt, rettet die Welt. Ja, das ist bei fast allen Superheldengeschichten so. Ja, das ist dann aus Bruce Wayne wird dann irgendwie durch eine Maske, die schwarz ist und aussieht wie eine Fledermaus, wird dann Batman oder aus Peter Parker wird dann Spider-Man. Und die eigentliche Identität dieser Person ist aber Peter Parker. Und er wird dann durch eine Verkleidung zu dem Helden. Und eigentlich sind alle diese Superheldengeschichten so. Nur einer nicht. Es gab einen, und der ist dann eben der Superman. Superman ist nicht Mensch, sondern die Geschichte bei ihm geht so, dass er vom Planeten Krypto kam, auf diese Welt kam und eigentlich eine andere Spezies, die dann aber hier mitlebt. Und er besorgt sich dann beim Daily Planet unter der Leitung von Lois Lane eine Stelle und hat dieses alternative Ego Kent Clark, also ein ganz normaler Mensch. Und immer wenn dann in New York irgendwo die Sirenen gehen, dann geht er schnell irgendwie raus, reißt sich die Klamotten vom Leib und fliegt durch die Gegend und rettet die Menschen. Er ist der Einzige, der anders ist. Er ist eigentlich der Superheld. Das ist seine eigentliche Identität und sein alternatives Ich ist der Mensch. Es hat ganz viele Menschen in der Geschichte gegeben, die so getan haben oder versucht haben, Gott zu sein. Die waren aber eigentlich Menschen. Und sie haben dann irgendwie versucht, so ein bisschen göttlicher zu werden und dachten auch, sie könnten irgendwie göttliche Dinge tun. Aber es gab nur einen, der Gott war und der Mensch geworden ist. Der nicht nur so getan hat, als wäre er Mensch. Das ist der Unterschied zwischen Superman und Jesus. Jesus hat nicht nur so eine Hülle sich angetan, sondern er war wirklich ganz Mensch. Aber seine eigentliche Identität ist der ewige Jesus von Ewigkeit her. Und das ist für mich irgendwie so einer der passendsten Vergleiche für das, was der Unterschied ist zwischen Jesus und uns. Jesus war nicht ein Mensch wie du und ich, der einfach dann so ein bisschen göttlich wurde, sondern er war Gott und wurde so wie wir. Warum ist das so wichtig? Erstens, weil es zeigt, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will. Gott wurde einer von uns. Er ist nicht einfach irgendwie so im Himmel mal so ein bisschen erschienen, hat ein paar Sachen gesagt und ist dann wieder verschwunden, sondern er wurde hier einer von uns, auf diesem Planeten gelaufen. Er hat die gleichen, sagen wir mal so, Schuhe gehabt. Er ist in den gleichen Schuhen gelaufen wie wir. Und er kennt das. Das zweite ist Identifikation. Gott hat durch seine Menschwerdung sich ganz mit uns identifiziert. Und das heißt, dass er alles kennt, was wir auch so durchmachen. Ich weiß nicht, ob ihr mal so irgendwas Schweres in eurem Leben erlebt habt und dann hinterher mit Leuten versucht habt, darüber zu reden, die aber nie sowas Ähnliches durchgemacht haben und dann so ein Satz kam wie, ja, ich kann dich total verstehen. Kennt ihr? Vielleicht. Oder vielleicht habt ihr das mal jemand anderen gesagt. Das ist nicht besser. Dann denkt man sich immer so, ja, ne? Gar nichts kannst du verstehen. Du hast überhaupt nicht eine Ahnung davon, was ich durchgemacht habe. Aber dadurch, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, hätte er das nicht gemacht, dann könnten wir immer sagen, Herr Gott, du hast überhaupt keine Ahnung davon, was es heißt, Mensch zu sein. Du weißt überhaupt nicht, wie schwer das ist und wie kompliziert das manchmal ist und dass es auch alles nicht so einfach ist und du hast auch keine Ahnung davon, wie es sich anfühlt. Nein, dadurch, dass Jesus ganz Mensch geworden ist, weiß er, wie es uns geht und weiß er, wie wir leben, was das heißt, auf diesen zu schlafen, zu essen, aufzustehen, mit anderen Menschen zusammen zu sein und noch viel mehr als das, er hat auch wirklich kein Leben gehabt, was die ganze Zeit nur schön war. Er kommt aus einer kaputten Familie. Sein Vater taucht schon sehr bald nach der Weihnachtsgeschichte nirgendwo mehr auf. Die Leute, die um ihn drum waren, haben ihn zum Teil geliebt. Viele in dem ganzen Volk haben ihn abgelehnt. Die meisten Leute, die in diesem Land was zu sagen hatten, waren gegen ihn. Er hat gute, beste Freunde durch Tod verloren. Er war bitterarm. Er hat Sachen mitgemacht, die ihn viel Kraft gekostet haben. Und am letzten Endes ist er sogar von seinen Freunden verlassen worden, brutal gefoltert worden und ermordet worden. Also, dass Jesus Mensch wurde und das alles mitgemacht hat, führt dazu, dass wir Gott gegenüber jemanden haben, der zwar immer noch Gott ist, aber der genau weiß, was wir durchmachen. Und wenn wir uns an ihn wenden und sagen, hey, ich habe hier Probleme, dann versteht er das. Dann weiß er, was das heißt. Und diese Inkarnation ist für mich auch das Prinzip für Kirche. Christen werden ja zu Recht, glaube ich, manchmal beschuldigt, dass sie weltfremd sind. Also, dass sie Menschen sind, die mit dem Rest der Welt nicht mehr so richtig viel zu tun haben. Die irgendwo da so unter sich bleiben und dann aber eigentlich keine normalen Menschen mehr sein wollen und auch vom normalen Leben eigentlich keine Ahnung mehr haben, so abgeschottet unter sich sind. Aber Jesus hat am Ende seines Lebens mal gesagt, so wie der Vater mich zu euch gesandt hat, Mensch zu werden, so sende ich euch in diese Welt. Also die Idee Jesu war nicht, dass Menschen, die an ihn glauben, schön unter sich bleiben, immer schön alleine und sich um sich kümmern, sondern dass sie rausgehen, dass sie für andere offen sind, dass sie nicht denken, wir sind gut und die anderen eben nicht so und deshalb bleiben wir schön unter uns, sondern Kirche ist eigentlich etwas, wo man mit Menschen, die, obwohl sie anders sind, ganz eng verbunden sein kann und immer offen ist nach außen für andere. Und das ist etwas, was eine Herausforderung ist. Aber für Jesus war es ja auch jetzt kein Pappenstiel, nicht einfach so mal eben Mensch werden. Das war richtig anstrengend, glaube ich, oder es war zumindest eine Herausforderung. Und genau das Gleiche ist es auch für uns, oder kann es zumindest manchmal sein. Und deshalb, glaube ich, darf Kirche, oder das ist ein Prinzip für Kirche, diese Inkarnation, diese Art und Weise, wie Jesus selber war. Also erstens Gott, zweitens mit, drittens uns. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit mir und mit uns zu tun? Diese Superheldengeschichten, die drücken für mich ganz viel über unser Menschsein aus. Der Micha hat das vorhin in seinem Poetry Slam, wie man das so schön nennt, so ein bisschen ausgedrückt. Wir wollen irgendwie versuchen, Gott zu sein. Und ich glaube, dass diese Superheldengeschichten, zum Beispiel nehmen wir mal von Peter Parker, der hinter Spider-Man wurde, etwas auch über unser Menschsein ausdrücken. Nämlich, dass wir irgendwie besser sein wollen, als wir sind. Also, dass wir lieber eine Identität hätten, die so ein bisschen schöner, ein bisschen stärker, ein bisschen glänzender ist, als wir eigentlich sind. Und deshalb ist diese Idee, dass man sich eine Maske anzieht und dann auf einmal zu jemandem wird, der doch ein bisschen mehr kann und ein bisschen weniger Probleme hat und ein bisschen mehr durch die Luft fliegen kann, eigentlich eine ganz menschliche Idee. Das karikiert eigentlich uns Menschen, dass wir so sind. Und dass wir eben, es lenkt so ein bisschen davon ab, dass wir eigentlich Menschen sind mit vielen Problemen, mit vielen Zweifeln, auch mit Fehlern. Das Alter Ego-Masken von Marvel sind ein Spiegel der Menschheit, die ständig versucht, besser zu sein, als sie eigentlich ist. Oder zumindest so zu tun, als wäre sie besser. Und jeder macht das irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selber kennt, dieses Bild von uns selbst, was so ein bisschen schöner ist, als wir tatsächlich sind, das mögen wir ja auch selber mehr. Also es gefällt uns ja auch besser, wenn wir so ein bisschen uns auch selber ablenken von dem, wie wir eigentlich sind. Und das ist ja ein Prinzip des ganzen Lebens. Wenn wir uns anstrengen, gut zu sein, dann werden wir belohnt. Also zum Beispiel, ne, wenn wir besser aussehen oder gut aussehen, dann klappt das vielleicht mit dem Partner. Oder wenn wir gut arbeiten, dann kriegen wir mehr Geld. Oder wenn wir gute Noten nach Hause bringen, dann gibt es hinterher einen besseren Job. Oder wenn wir gute Ergebnisse bringen, gibt es eine Belohnung. Wir versuchen so ein bisschen auch besser uns darzustellen, als wir sind. Und auch besser zu sein. Und das ist so ein bisschen kalkiert in den Superheldengeschichten, die es gibt. Durch zum Beispiel Spider-Man oder Peter Parker. Und Religion ist genau das mit Gott. Dass wir auch ihm gegenüber versuchen, dass wir eigentlich besser sind, als wir sind. Und dass wir gar nicht so voller Fehler und Probleme und Zweifel und Schwierigkeiten und so weiter sind. Und dass wir gar nicht so ihn brauchen vielleicht. Aber hier in diesem Text, in Vers 21, ist der Grund angegeben, warum dieser ewige Jesus eigentlich Mensch geworden ist. In Vers 21 steht, also sagt dieser Engel dann zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also der Grund, warum Jesus überhaupt Mensch geworden ist, das Warum oder das Wozu dieser Inkarnation, dieses Menschwerden, ist, dass Jesus Mensch geworden ist, um uns zu sagen, hey, hör auf, so zu tun, als seist du besser, als du wirklich bist. Ich möchte dich befreien von deinem ständigen Drang, dieses Alter Ego zu aufzusetzen. Und ich möchte dir sagen, dass ich das, was deine Fehler und deine Probleme und deine Schwierigkeiten sind, auf mich nehmen will. Wenn man diesen Text, den ich eben vorgelesen habe, aus Philipper 2 noch ein klein bisschen weiterliest, dann steht da, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere, aber er tat sogar mehr. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der ewige Jesus ist Mensch geworden, um das Leben zu leben, was wir eigentlich hätten leben sollen, und um den Tod zu sterben, den wir eigentlich verdient hätten. Er ist Mensch geworden, um das perfekte Leben zu leben und eben ohne die ganzen Fehler, um dann am Ende zu sagen, das ist das Leben, was ich dir geben möchte, und ich nehme die ganzen Probleme auf dich. So, Josef sagt er hier, um mein Volk von seinen Sünden zu befreien. Gott hat nicht, oder sagen wir es anders, Gott hat nicht einen Propheten auf diese Welt gesandt, um einfach nur zu sagen, okay Leute, ne, strengt euch mehr an. Ja, hier ist eine Liste von Sachen, die ihr tun müsst, und wenn ihr die tut, dann mag ich euch, dann segne ich euch, dann rette ich euch oder sowas, sondern er ist selbst gekommen und ist Mensch geworden und hat gesagt, ich erledige das für euch. Ich mache das. Und das kann euch befreien von dem Drang, immer wieder so zu tun, als wärt ihr eigentlich besser, als ihr seid. Hängt euer Kostüm an den Nagel. Und ihr dürft vor mir ehrlich sein. Mit all euren Fehlern, all euren Sünden, all euren Problemen. Denn es braucht ihr nicht mehr. Ich habe das für euch getan. Ich habe das für euch erledigt. In dem Film und auch in den Comics gibt es für den Superman eine ganz entscheidende Person, nämlich die Lois Lane. Das ist so die, in die er sich verguckt hat, eine nette Reporterin, und bei der arbeitet er sogar. Also Supermans alter Ego Kent Clark arbeitet im Daily Planet, so eine Zeitung, und er arbeitet in der gleichen Gruppe wie diese Lois Lane. Und es gibt Situationen, wo er als Superman die ganze Welt rettet, und sie dann immer vorbeikommt und Fotos schießt und sie ist total verliebt in ihn. Und ne, er begegnet ihr dann auch manchmal und spricht mit ihr. Aber sie merkt gar nicht, dass dieser Superman als Mensch gewordener Kent Clark in ihrem Team arbeitet. Als ganz normaler Kerl. Weil sie es einfach nicht merkt und weil er es ihr auch nicht sagt. Und da ist der Unterschied zwischen Superman und Jesus. Jesus ist nicht gekommen und hat hier so gelebt und hat nichts verraten. So als wäre er, hat mal so ein bisschen Menschsein ausprobiert und ist dann wieder gegangen. Sondern hat gesagt, ich bin's. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin eigentlich mehr als ihr Menschen. Ich bin Gott. Aber ich bin auch der Sohn Gottes, der Schöpfer der ganzen Welt, der Mensch geworden ist, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und du darfst an mich glauben. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Du, der ewige Sohn Gottes. Dass du nicht alleine einfach da oben in deinem Himmel geblieben bist, sondern dass du Mensch geworden bist, dich mit uns gleich gemacht hast, um uns zu befreien. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu sehen, was das für uns bedeutet, und dass du uns hilfst, an dich zu glauben und zu verstehen, dass du uns hilfst, davor zu befreit zu werden, ständig besser zu tun und besser sein zu wollen, als wir eigentlich sind. Und dass wir bei dir ehrlich sein können, dem ewigen Jesus, der alles für uns getan hat. In Jesu Namen. Amen.